Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Guardians of the Galaxy Volume 2. The Toffer Offer. In dieser Fortsetzung zu dem Sleeper-Hit des Marvel Cinematic Universe, also damit meine ich den ersten Guardians of the Galaxy, hatten viele nicht so auf dem Schirm, bevor die ersten Trailer kamen. Diese Comicbuchfiguren kannten die meisten wahrscheinlich eher nicht, mich eingeschlossen. Also ich hatte keine Ahnung, was für Figuren das waren. Und auch als ich mich schlau gelesen hatte, war ich auch erstmal verwundert, was ich davon halten soll. Ein sprechender Waschbär, die Leute sind grün und blau im Gesicht. Also es wirkt alles ein bisschen platt, ein bisschen plakativ. Und dieser erste Teil war ein absoluter Hit und für viele mit der beliebteste unter den Marvel-Filmen überhaupt für sie. Und auch für mich einer der besten, die sie gemacht haben. Generell bin ich, wie man das, glaube ich, weiß, bei den Marvel-Filmen eher so auf der, ja, ganz okay Seite, was diese Filme angeht. Ich finde sie in der Regel alle ganz okay. Es sind keine Filme, die besonders mies daherkommen oder besonders schlecht, aber sie sind auch meistens nicht besonders außergewöhnlich. Was Guardians of the Galaxy an sich und auch der zweite Teil wieder für sich vereinen kann, ist natürlich der Stil. Es ist nach wie vor ein sehr bunter Soundtrack mit Songs aus den 70ern, 60er, glaube ich, teilweise sogar drin, 80er, 90er. Also eben ein bunter Rundumschlag aus wirklich guter Musik, muss man sagen. Also wenn man diese Richtung im ersten Teil mochte, mag man sie hier auf jeden Fall auch. Ich mag solche Musik sehr, sehr gerne sogar. Unter anderem zum Beispiel Cat Stevens dabei oder Electric Light Orchestra, also gerade solche Bands oder Künstler, die ich persönlich sehr gern mag. Ich bin jemand, der gern diese Richtung hört und eher weniger mit den ganz aktuellen Sachen anfangen kann, gebe ich offen zu. Und das hat man hier zum Beispiel auch wieder sehr gut hingekriegt, wenn auch vielleicht ein bisschen viel, um dieses Mal auch ein bisschen das Gemisch zu halten, was Vor- und Nachteile für die Guardians of the Galaxy sind in diesem Teil. Kann ich das nicht so gar differenzieren. Es ist ein bisschen komplexer zu sagen, was an dem Film funktioniert und was nicht funktioniert. Der Soundtrack eben ist auf der einen Seite gut gewählt, es sind gute Songs dabei, aber wenn ich das dann genauer analysieren sollte, der Soundtrack ist auch ein bisschen zu präsent, würde ich sagen. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber gefühlt sind locker 20 Songs in dem Film und nicht für jeden ist genug Platz da und genug Raum, um sich ein bisschen zu entfalten oder auch die Szene aufzuladen. Was im ersten sehr gut funktioniert hat für mich. Also da waren es gefühlt nur 10 Songs und das hat völlig gereicht und das ist auch völlig genug. Und dadurch haben es dann manche Szenen wirklich geschafft, diesen Song so einprägsam zu machen. Oder auch, wenn man den Song gehört hat, hat man an die Szene gedacht. Das hat man im ersten, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Das macht sonst nur Tarantino so effektiv, meiner Meinung nach. Und im ersten hat das sehr gut geklappt und hier noch zum Teil. Also es gibt ein paar Songs, die sehr, sehr gut genutzt werden und die sehr, sehr gut an der Stelle sitzen, an der sie sitzen. Aber bei manchen Sachen war es so, dass ich das Gefühl hatte, hier wechselt jemand den Radiosender ein bisschen zu oft. Und das war dann eben, es war ein bisschen zu viel. Also einfach, man wurde etwas hypersensibilisiert an einem gewissen Punkt auf diesen Faktor. Und das ist auch ein gutes Stichwort für den Rest des Films eigentlich. Denn dieser Film ist wiederum ganz klar von der witzigen und weniger ernsten Schiene, also im Vergleich zu anderen Filmen im Marvel-Universum, ist es hier nochmal deutlich leichter, rein von der Unterhaltung her. Die Figuren sind nochmal deutlich, ja, eben überhöhter und dadurch ist es eben weniger dringlich, auch wenn es trotzdem letztlich eben The Guardians of the Galaxy, sie schützen die Galaxie und das tun sie auch in dem Teil wieder. Also es geht natürlich wieder letztlich um große Explosionen und viel Zerstörung. Aber es wirkt natürlich nochmal überhöhter und nochmal weniger ernstzunehmend durch die Figuren, die man hier im ersten Teil groß gemacht hat und hier auch weiter ausbaut. Und auch ganz klar einen großen Vorteil dieses Films zu nennen, was dieser Film sich traut im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen, ist zu sagen, wir haben hier Figuren, die ihr mögt, wie auch in einem anderen Marvel-Film. Ich glaube, dass diese ganzen Marvel-Filme generell gut funktionieren, weil die Leute diese Figuren mögen. Und man mit diesen Charakteren Spaß hat und sie auch in der Regel ganz gut genutzt werden und auch unterhaltsam sind. Man will diese Figuren gerne sehen. Und Guardians of the Galaxy ist da das beste Beispiel, weil man hier eben auch wirklich Figuren genommen hat, zu denen wirklich ganz, ganz viele Leute überhaupt keine Vorstellung hatten und die überhaupt nicht kannten. Also auch Iron Man war irgendwie ein zweitrangiger Superheld vor diesem ganzen Kinofilm. Aber eben, man hat das dann hingekriegt, man kannte Iron Man trotzdem irgendwie und hatte da vielleicht schon mal davon gehört. Oder zumindest ist seine Geschichte, seine Story nicht so außergewöhnlich. Ist eben klar vergleichbar mit einem Bruce Wayne Batman. Und eben, das ist aber bei den Guardians of the Galaxy wirklich anders. Das ist tatsächlich, dadurch, dass es auch nicht auf der Erde spielt, ist es deutlich losgelöster von unseren ja, Weltbildern oder von Dingen, mit denen wir uns auch identifizieren können. Also Guardians of the Galaxy hat das im ersten Teil sehr klar kommuniziert und tut es hier auch noch ein Stückchen mehr, zu sagen, das hier ist eigenartig, das ist weird und wir hängen uns da rein. Und das muss man James Gunn absolut zugute halten. Er mag diese Figuren gern und er mag auch das Universum gern, in dem er arbeitet, und das spürt man. Man merkt, dass er wirklich will, dass man selber diese Figuren auch mag, und das setzt er wirklich super konsequent um, indem er eben ihm wirklich Zeit gibt. Also das ist ein Film, der weniger von der Handlung lebt, und das würde ich auch generell sagen, ist ein eher schwacher Punkt bei den Marvel-Filmen an sich. Die Story ist immer relativ 0815. Also es sind alles oft dann eben Origin-Stories auch bisher gewesen. Und wenn sie dann Fortsetzungen hatten, dann haben sie sich ein bisschen mehr getraut. Aber in der Regel, nicht bei allen, aber in der Regel sind auch diese Geschichten dann auch in den Fortsetzungen nicht so, dass man irgendwie völlig baff oder verblüfft ist am Ende oder man generell eine ganz neue Struktur auch entdeckt, das zu erzählen. Und auch das tut jetzt Guardians of the Galaxy nicht komplett. Also er findet das Kino nicht neu, aber er tut das, was ganz viele Fortsetzungen falsch machen. Und das macht Guardians of the Galaxy definitiv richtig. Er verlässt sich auf seine Figuren. Der Film versteht, was den ersten erfolgreich gemacht hat und was funktioniert hat. Und das tut es auch hier wieder. Die Figuren sind sympathisch. Wir wollen diese Figuren sehen. Wir wollen wissen, was mit denen los ist. Und das ist das Stärkste an dem Film, dass man das wirklich sich traut und das zu machen. Und mal kurz zum grundlegenden Plot. Keine Spoiler an dieser Stelle, aber wenn man einen Trailer gesehen hat, ist einem dieser grundsätzliche Ansatz dieses Films klar. Es geht wieder um diese ja, bunte Truppe, und dieses Mal geht es insbesondere noch mehr um Peter Quill, um die Hauptfigur Star-Lord, gespielt von Chris Pratt. Und es geht um seine Vergangenheit. Also im ersten Teil sieht man ja, dass er von der Erde entführt wird, blöd gesagt. Und am Ende des ersten Teils wird so ein bisschen darauf angespielt, dass sein Vater schon noch irgendwie eine Rolle spielt. Und in diesem Film geht es ganz explizit darum, um seinen Vater, um diese Vater-Sohn-Beziehung, die dann auch eben ausgearbeitet wird, und sein Vater wird gespielt von Kurt Russell, einem sehr bekannten Schauspieler, der ja schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren Filme macht. Und ja, genau, der spielt seinen Vater, und ist eben, das ist so die grundlegende Geschichte, geht wirklich mehr darum, wie er sich damit auseinandersetzt, mit dieser Vaterfigur, die er nicht kannte und nicht hatte, und ja, wie das auch dann die Beziehungen unter diesen Figuren auch verändert. Oder dass die sich auch mit anderen Themen auseinandersetzen müssen. Also auch selbst der animierte Waschbär kriegt dann eine gewisse Sub-Story, wo er sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen muss. Und das ist der stärkste Teil dieser Filme, wenn man merkt, dass man versucht, so absurd es ist in dieser Geschichte und diesem Setting und dem, wie das alles auch aussieht. Und trotzdem schafft man es irgendwo, diese Figuren, ja, zu echten Figuren zu machen. Also selbst dieser Waschbär ist einem dann nicht egal. Und das ist der größte Vorteil, vor allem finde ich, gegenüber diesen DC-Filmen, dass man das macht und dass auch Marvel insofern hier gefühlt zumindest dem Regisseur seinen kreativen Freiraum gelassen hat. Es funktioniert natürlich nicht so komplett und ganz, und das ist eben immer wieder die Kehrtseite davon. Denn ich glaube, das ist jetzt meine Unterstellung, dass James Gunn generell gerne einen kleineren Film gemacht hätte mit diesen Figuren. Immer noch in diesem Kosmos, in dieser Galaxie, in der sich diese Figuren bewegen, und auch so absurd und so sonderlich. Aber man merkt das, glaube ich, dass der Film, also das, was ihm wichtig war in diesem Film, waren die Figuren und die weiter auszuarbeiten und zu zeigen, warum es dann auch Spaß macht, die ein drittes Mal zu sehen, oder wenn ihnen was passiert, warum einen das dann auch mehr interessiert. Und ich glaube, man merkt schon an diesem Film irgendwo mal diesen Punkt, wo das Studio mitmischt und sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber nicht vergessen, das ist hier immer noch ein Actionfilm, eine Action-Comedy. Vergiss nicht, dass du die großen Action-Szenen mit reinmachen musst. Und dass das auch letzten Endes wichtig ist, dass auch am Ende, wenn der dritte Akt kommt, dass da viel passiert und viel Explosionen und was auch immer. Und es muss auch um was gehen. Also es darf jetzt nicht einfach nur um diese kleinen Individuen gehen, sondern das Es muss um eine größere Bedrohung gehen. Und das ist so ganz klassisch für diese Comic-Verfilmungen oder generell für Action-Filme. Und das eben ist dieses Element, was sich nicht so ganz perfekt damit mischt, wie James Gunn eigentlich fast sowas wie eine Charakterstudie eher zu diesen bereits etablierten Figuren anstellt und sie dadurch weiter ausarbeitet. Und das ist der Teil, wo mich der Film dann auch an manchen Stellen ein bisschen verloren hat, eben weil ich darauf dann nicht wirklich Bock hatte. Also ich hatte mich langsam aber sicher auf seinen Ton eingestellt, die erste Stunde über. Und dann kommt so das Finale irgendwann und es kommt ein bisschen abrupt auch. Also auch der Twist und der Turn des Films, wo es heißt so, und jetzt wird die Action hochgedreht, es kommt sehr abrupt, es kommt sehr schnell. Und ja, das eben hat nicht so wirklich gut sich eingefügt miteinander, finde ich jetzt. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Die Schauspieler sind natürlich wieder alle, die waren einfach gut besetzt beim ersten Mal, man hat ein gutes Casting durchgezogen und das merkt man auch im zweiten Teil. Die Chemie zwischen diesen Darstellern passt sehr, sehr gut und eben da kann man eigentlich nichts sonst bemängeln oder so, das passt super. Diese Truppe wird ein wenig erweitert, das kann man auch sagen, das sieht man auch im Trailer, dass ein paar andere Nebenfiguren auch aus dem ersten Teil eine etwas relevantere Rolle jetzt einnehmen. Und das ist wirklich gut. Also zum Beispiel Yondu, das ist ja ja sozusagen der Ziehvater, der eben Peter Quill ja entführt und dann eben da behält und großzieht als einer seiner Banditen. Der kriegt eine etwas prägnantere Rolle in dieser Story jetzt. Es kommen ein paar neue Figuren dazu, die es vorher gar nicht gab. Eben wie auch Kurt Russell als der Vater von Star-Lord. Und die Figuren, auch die neuen, sind das, was es interessant macht und was man gerne sieht. Und was auch den Charme dieser Geschichte ausmacht, leider gibt es einfach diesen Punkt, wo die Action sehr ja, standardisiert auch reingequetscht wird und man keinen originellen Ansatz dann findet, die zu integrieren oder es auch nicht konnte. Das ist immer schwierig, vor allem bei diesen Marvel-Filmen, weil eben das keine wirklich alleinstehenden Filme sein dürfen. Also man hat ganz klar immer das Gefühl, dass es halt für dieses Studio ist es halt wichtig, hey, ihr müsst immer wieder ein bisschen auf den nächsten Film Bezug machen und auf den letzten, der davor war. Und dieses dauerhafte, ja, hier Referenzen schaffen, stört irgendwann den Film als solches. Und das ist ein bisschen schade. Das hat man in Guardians of the Galaxy 1 einfach stärker vermeiden können. Vielleicht auch, weil Marvel nicht gedacht hat, dass das ein Erfolg wird und dann gedacht hat, ja gut, da experimentieren wir jetzt mal. Und wenn das schief geht, ja gut, dann wissen wir das jetzt, ist ja auch egal. Ist dann nicht schlimm oder nicht schwierig, das rauszuschreiben aus der gesamten Handlung und Story dieses Universums. Aber es war jetzt eben doch ein Erfolg und jetzt wollten sie das Ganze dann doch noch mehr integrieren und es gelingt an ein paar Stellen und an ein paar Stellen sagt man halt, ja gut, das ist jetzt ein bisschen offensichtlich, ein bisschen platt auch, ja. Ansonsten kann man nicht mehr sagen, ohne zu spoilern und dementsprechend gibt es hier eine ganz klare Spoiler-Warnung jetzt mal. Spoiler Warning. Ja, und was kann man jetzt noch sagen, wenn man es ja, mal ganz klar darüber reden darf, was konkret im Film passiert und was auch mich eben so ein bisschen gestört hat an manchen Stellen? Der Film hat am Anfang auch ein paar Längen, würde ich sagen, aber die haben hinterher irgendwie Gewicht. Also, das ist immer interessant an Filmen, auch an ruhigen Geschichten, wenn man manchmal vielleicht das Gefühl hat, oh, jetzt schläft es alles gerade ein bisschen ein. Und dann kriegt man aber so 15 bis 20 Minuten später einen Grund für die Szenen, die da waren. Und dann hat das alles wieder Gewicht und funktioniert vor allem dann auch sehr gut, wenn man es nochmal neu oder von vorne sieht. Und deswegen war dieser etwas langsame Mittelteil des Films, würde ich sagen, der Anfang gar nicht so. Aber so in der Mitte schleift der Film etwas arg und wird sehr, sehr langsam. Und dann geht dieser dritte Akt los und da spürt man am stärksten ja diesen Einfluss vielleicht des Studios. Oder am stärksten diesen ja, zweiten kreativen Drive, der dann damit reinkommt, wo es heißt, hey, nicht vergessen, wir hatten zwar jetzt schon ein, zwei Action-Szenen, wir bräuchten jetzt das größere Finale. Könnte das jetzt dann losgehen? Wir haben jetzt nur noch 35 Minuten. So in dem Dreh fühlt es sich an. Es ist nämlich wirklich sehr abrupt. Also gerade eben diese ganze Szenerie mit Peter Quill und seinem Vater, wo er eben seinen ganzen Plan offenbart und eben, er will das ganze Universum vereinnahmen, die Galaxien, was auch immer. Und dann völlig auch ohne jeden Grund erwähnt Kurt Russell dann, dass er letztlich eben diese Mutter mit diesem Tumor versehen hat. Also erstens mal gibt es keinen Grund, dass er das überhaupt in der Form ausformuliert. Und da hatte ich schon so das Gefühl, puh, da habt ihr nicht gewusst, wie ihr das anders einbaut, dass das rauskommt, oder? Und ich finde, es hätte einen anderen Ansatz gegeben, gerade weil ja die anderen Guardians genau zu dem Zeitpunkt feststellen, dass da was im Argen ist in dieser auf diesem ja, Planeten, den Ego, der Ego ja ist. Und das hätte man, glaube ich, ein bisschen galanter lösen können, anstatt einfach dem Bösen mal wieder einfach sagen zu lassen, was er Böses getan hat. Und eben, natürlich kommt dann auch der Switch in der Einstellung von Peter Quill sehr abrupt. Also er zögert keine 2 Sekunden und schießt den über den Haufen. Und das wirkt vielleicht irgendwie modern, das wirkt irgendwie anders. Aber letztlich ist es dann ein bisschen schwach motiviert, gerade wenn man vorher sehr gut diese Charaktere aufbaut. Eben auch die neuen Figuren, auch Kurt Russell, kriegt natürlich jetzt nicht so viel außergewöhnliche tolle Szenen, sondern ist halt immer so der ein bisschen erklären muss und ein bisschen die Story vorantreibt. Aber trotzdem ist er wirklich gut. Es ist ein Schauspieler mit viel Charisma und man passt, glaubt auch sofort daran oder es passt auch einfach perfekt, dass er der Vater von Star-Lord sein soll. Also super Casting auch an der Stelle. Und eben leider merkt man einfach dann einen starken ja, Turn im dritten Kapitel, dass man jetzt merkt, okay, jetzt muss die Action losgehen. Und es war noch eine Sache für mich, dass sie dann im Inneren des Planeten, unlogischerweise, weil das ja alles der gleiche Organismus ist, dass sie da in irgendeiner Form überhaupt groß vor dem Kerl fliehen können. Also, aber das konnte ich alles ausblenden, da habe ich mir gedacht, gut, das ist so, das kann ich akzeptieren. Was ich eben nicht mehr so wirklich dann verstehen konnte oder was mich dann auch wirklich gestört hat, war, also der Plan ist, okay, wir müssen sein Gehirn zerstören. Das wird alles wirklich lang und breit aufgesetzt mit Groot und kriegt seine süße Szene und läuft dann mit der Bombe da drin rum. Alles wunderbar. Und letztlich verfällt der Film dann in so einen Man of Steel, in so eine Man of Steel Masche am Schluss. Ich kann es wirklich nicht anders sagen und das ist ganz klar für mich negativ konnotiert. Also, dass am Ende letztlich dann Star-Lord plötzlich, weil er auch diese Kräfte hat, wirklich sprichwörtlich sie eine Szene aus Man of Steel nachstellen und die sich da wie Pinbälle durch die Gegend prügeln, sei es noch so nett unterlegt mit einem animierten Pac-Man oder so. Das war die Stelle, wo ich halt wirklich ausgeschaltet habe, mental. Also da war ich halt wirklich so, ja, das ist jetzt wirklich, das ist einfach komplett derselbe Standard, den wir vorher schon in X Filmen gesehen haben. Und das ist so schade, weil ich mir sicher bin, dass man eine kreativere Möglichkeit gefunden hätte, weil dieses Team und auch James Gunn an so vielen Stellen ansonsten viel Kreativität beweisen und wirklich originell auch einen Twist irgendwo einbauen. Vielleicht wäre es auch lustig gewesen, also ich hätte mich viel mehr gefreut, wenn sie einen intellektuellen Twist eher sogar gefunden hätten am Ende, um ihn zu besiegen. So ein bisschen, wie sie es ja im ersten Teil am Ende machen, so absurd und albern das ist, aber eben zu sagen, es gibt jetzt keinen großes, ich prügel mich mit dir und wir schießen alle mal ein bisschen auf dich. Sondern nee, ich tanze da ein bisschen rum und am Schluss können wir alle diesen Ball in der Hand halten, diesen Infinity Stone. Das ist im ersten einfach ein netterer, ein originellerer Ansatz. Was dabei rauskommt, ist genau das Gleiche. Das ist nicht das Problem. Aber es nimmt einfach, ja, es sagt klarer, wir wissen, was das hier ist. Das ist ein Universum, wo alles ein bisschen eigenartig ist und sonderbar und das ziehen wir bis zum letzten Schritt durch. Und das hat dieser Film leider nicht machen können, dieser zweite Teil, sondern eben an gewissen Stellen wird halt dann gesagt, ja, aber jetzt brauchen wir hier die große CGI-Szene, jetzt muss da viel explodieren, jetzt müssen da viele Funken fliegen und das war halt der Teil, den ich dann sehr, sehr schade fand, dass das jetzt am Schluss sein musste, weil man vorher wirklich einen sehr charakterlastigen Film gemacht hat und das fand ich sehr, sehr gut und versteht mich nicht falsch, unter diesen ganzen Marvel-Filmen ist das definitiv einer der besseren. Aber eben, das Problem ist einfach, was man natürlich hat mit dieser Fortsetzung. Dieser erste Teil, den hat keiner auf dem Schirm gehabt, keiner hat gedacht, dass das so gut wird oder so wird überhaupt, wie es geworden ist. Und man hat diesen Überraschungseffekt natürlich nicht mehr, das muss man immer sagen. Ist schwer natürlich, das sich jetzt vorzustellen, aber vielleicht, wenn das der erste Teil der Guardians gewesen wäre, würde er auch besser dastehen. Aber dadurch, dass wir das halt alles kennen, wir kennen die Art der Witze. Wir kennen die Charaktere, wir kennen das Setup. Dadurch ist dieser Überraschungsmoment natürlich weg. Und jetzt muss man versuchen, da ein bisschen originell mit zu spielen, mit den Sachen, die wir schon kennen. Und es wird halt nicht ganz so originell gespielt letztlich damit. Großer Pluspunkt eben, sich auf die Charaktere einzulassen und zu sagen, wir geben denen mehr Background-Story noch, weil das ist das, was diese Filme letzten Endes trägt. Ganz, ganz schlauer Move, finde ich. Super gemacht. Aber eben, ab einem gewissen Punkt gibt es halt auch das Problem, dass man ja eben dann nicht mehr so ganz weiß, wie man das zu Ende führen soll, indem man sich auf die Charaktere einlässt. Oder zumindest darf man es nicht. Man darf nicht dann voll und ganz sagen, das ist ein in sich geschlossener Film, der auch mal die Erwartungen wirklich weiter unterwandert, als es schon beim ersten Teil gemacht hat. Sondern am Ende geht man dann eher so ein bisschen den Routineweg. Und das ist schade, aber deswegen ist es kein schlechter Film oder so. Also, wie gesagt, ein bisschen beim Soundtrack zurückdrehen wäre, finde ich, eine gute Idee gewesen. Eben nicht ganz so viele Songs. Es gibt eben ein, zwei, habe ich ja vorher gesagt, die sehr gut genutzt sind. Und der stärkste, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall Cat Stevens' Father and Son, weil auch diese Schlussszene für Yondu, das hat sich der Film verdient. Er hat das vorher breit und lang genug hochgespielt und hat das angedeutet und dann hat er sich diesen emotionalen Moment am Schluss in einem leichten Comicbuchfilm, hat er sich dann wirklich mehr als verdient. Also das ist dann eine starke Leistung und diesen Song in fast voller Länge zu spielen, das ist super, da funktioniert das richtig. Und auch das Opening mit Electric Light Orchestra, das funktioniert. Das ist eine Szene, die in sich richtig durchstrukturiert ist und dann spielt die Musik, ist wie ein Charakter in dieser Szene. Aber es gibt eben auch so ein paar Stellen, wo es halt einfach so random vor sich hinläuft. Und das war dann nicht immer schlimm, aber es hat auch nicht den Film bereichert, würde ich sagen. Also ein, zwei Songs weniger hätten es auch getan, egal wie gut die sind. Es gibt einfach Stellen, wo die dann einfach nicht so super gepasst haben, meiner Meinung nach. Aber unterm Strich, wenn man Marvel-Fan ist, ist das natürlich einer von denen, den man sehen sollte. Vor allem, weil er eben auch einem aufzeigt, glaube ich, wo das Ganze in Zukunft in den nächsten Jahren hingehen wird, wenn es weiterhin so erfolgreich bleibt. Also ich denke, dass gerade wenn dann irgendwann die Figuren von Captain America und Co. auch ein bisschen abgelöst werden, die Comics bieten natürlich sehr, sehr viel mehr, wenn man immer weiter ja, in die Galaxie rausgeht. Und ich denke, dass man das letzten Endes in diesem Fall hier auch weiter verfolgen wird. Also wer jetzt mit dem Ton nicht klarkommt, der wird die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nicht so viel glücklicher damit werden, weil durch Doctor Strange und Ähnliches etabliert man immer mehr diesen noch fantastischeren Charakter in diesem Universum und dieses noch, ja, noch weniger in der Realität begründete. Und damit muss man klarkommen. Ich komme damit klar. Wie gesagt, man darf natürlich gerne ein bisschen mehr sich noch trauen. Das wäre so, ja, mein Wunsch gewesen. Aber unterm Strich, eine ziemlich gelungene Fortsetzung. Kein Totalversagen oder irgendwie sowas, was man manchmal auch, was manchmal meistens sogar mit Fortsetzungen bekommt. Es ist kein unangenehmer Bruch in dem Ton drin. Man verlässt sich halt ganz klar auf das, was man schon kennt. Dieselben Witze, dieselben Charaktere. Es gibt halt mehr vom selben. Das ist nicht immer abwechslungsreich und das ist nicht immer erfrischend neu. Aber es schmeckt einem trotzdem. Also kann man auf jeden Fall so lassen. Und ja, das war's dann auch schon von diesem Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.